Dem gläsernen Sputnik-Studio. Turntable Days. Festival Radio. Robert Palinkas. Live. Im gläsernen Sputnik-Studio. Der Blick auf die Sputnik Turntable Date. Via Webcam. www.sputnik.de. Festival Radio, Robert Palinkas. Live im gläsernen Sputnik-Studio.

Bye. Contract killers.